bereue nichts, freue dich. Moda, Moda und vergeh. Keinem Wurme widersteh. Mangel Platz für das Neue. Bereue nichts, freue dich. Prost auf unseren Kameraden. Ein Schluck in Ehren kann nicht schaden. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Drum greif zu den teuren Flaschen. Luder, luder und verweh. Mit dem Winde, der sich dreht. Mach nun Platz für das Neue. Bereue nichts, freue dich. Moder, moder und vergeh.